Besuch in Mechtshausen von Rolf Schneider. Wer möchte diesen Erdenball noch fernerhin betreten, wenn wir Bewohner überall die Wahrheit sagen täten? Ihr hießet uns, wir hießen euch Spitzbuben und Halunken. Wir sagten uns fatales Zeug. Wir sagten uns fatales Zeug, noch ehe wir uns betrunken. Und überall im weiten und Land. Und überall im weiten Land. Als lang bewährtes Mittel entsprosste aus der Menschenhand der treue Knotenknittel. Es treten auf Wilhelm Busch, seine Schwester Fanny, ihr Sohn Adolf und Nanda, eine jüngere Frau aus Frankfurt am Main. Die gute Stube. Fanny sitzt an einem Tisch. Adolf steht. Es macht Freude, wieder hier zu sein. Das kannst du öfter erleben. Ich weiß. Dieses Haus steht dir jederzeit offen. Ich weiß das wirklich. Wieso kommst du dann nicht öfter? Der Weg hierher, Mama. Er ist umständlich und lang. Ich muss mich um die neue Stelle kümmern. Ich muss mich vorbereiten. Ich muss mir eine neue Wohnung suchen. Hast du eine Wohnung in Aussicht? Ja. Ist sie angenehm? Sehr angenehm. Ist sie preiswert? Das ist sie nicht. Sie geht über deine Verhältnisse? Mir bleibt nicht mehr viel zum Leben, wenn ich sie nehme. Andererseits, sie ist, wie man sie bei einer Lehrkraft am Gymnasium erwartet. In ein paar Jahren steigt mein Gehalt. Dann ist die Miete kein Problem mehr. Ich habe dir immer zugeredet, dass du Pfarrer wirst. Wie dein Vater. Wie deine Brüder. Pfarrer kriegen ihr Wohnhaus von der Kirche. Das ist immer geräumig und angemessen und kostet nichts. Wieso bist du nicht Pfarrer geworden, Adolf? Weil ich dafür nicht tauge. Was wirst du jetzt tun? Ich werde mir Nebeneinkünfte suchen. Nachhilfe? Wenn ich dafür Schüler finde, ich wäre nicht der einzige Mensch in Pferden, der Nachhilfe gibt. Hast du noch eine Idee? Ja. Welche? Eine Zeitung hat mich um einen Text gebeten. Du willst schreiben? Ja. Worüber? Über meinen Onkel, Wilhelm Busch. Er setzt sich zu ihr. Da hast du eingewilligt? Ich habe gesagt, mein Onkel schätzt es nicht, wenn über ihn geschrieben wird. Sie haben gesagt, ich wäre sein Neffe und bei mir würde er bestimmt eine Ausnahme machen, wo ich doch bei ihm aufgewachsen bin. Sitzt du jetzt hier, um dir die Erlaubnis zu holen? Auch. Es ist viel Unsinn geschrieben worden über Wilhelm Busch. Es hat ihm Ärger gemacht. Bei mir wäre das anders. Ich kenne ihn persönlich. Ich kenne ihn lange. Ich kenne alle seine Bücher. Ich würde euch den Text zeigen, bevor er gedruckt wird. Er wird wirklich sehr gut bezahlt. Hast du Schulden? Ein paar. Wir haben euch beigebracht, dass ihr niemals Schulden macht. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden. Da bin ich anderer Meinung. Ich nehme an, dein Onkel stimmt mir zu. Ich nehme nicht an, dass er dir hilft. Warum unterstützt du mich nicht, Mama? Ich brauche das Geld. Ich brauche es dringend. Könnt ihr mir etwas vorschießen? Keinen großen Betrag. Ich würde ihn zurückerstatten, später. Ganz bestimmt. Von meiner Witwenrente bleibt nicht viel übrig. Ich denke an Onkel. Wir haben Ärger mit der Finanzbehörde. Sie wollen mehr Steuern von ihm. Da bleibt immer noch mehr als genug. Dein Onkel Wilhelm verleiht kein Geld. Nun erzähl mir. Was? Wie lebt es sich in Pferden? Die Stadt ist klein. Sie liegt an einem Fluss. Der Fluss heißt Aller. Sonst noch? Es gibt Kirchen und Kasernen. Es gibt Rekruten und eine Menge Pferde. Ist das alles? Sonst gibt es bloß noch das Gymnasium. So. Schweigen. Wie geht es meinen Brüdern? Sie leben in sicheren Verhältnissen. In dem seligen Gedränge andachtsvoller Christenmenge fühlt man froh des anderen Nähe. Wie bitte? Ich wiederhole Verse aus einem Buch meines Onkels Wilhelm Busch. Ich kenne das Buch und ich schätze es nicht. Es macht sich über die christliche Religion lustig. Es macht sich über die Katholiken lustig. Christen sind die auch. Er lässt sich aufs Kanapee fallen. Ach, der Tugend schöne Werke, gerne möcht ich sie erwischen. Doch ich merke, immer kommt mir was dazwischen. Seit wann kennst du die Verse deines Onkels auswendig? Seit ich entdeckt habe, dass sie auf mich zutreffen. Du lernst sie auswendig, um dich bei deinem Onkel einzuschmeicheln? Man kann es auch so nehmen. Jetzt erklär mir bitte, wie du zu deinen Schulden gekommen bist. Ich habe gespielt. Ich habe verloren. Außerdem hatte ich eine kostspielige Freundin. Entsetzlich. Ich habe sie aufgegeben. Oder besser gesagt, sie hat mich aufgegeben. Was für ein Glück. Später traf ich auf der Weide außer mir noch andere Kälber. Und nun schätze ich sozusagen erst mich selber. Willst du mit dieser Einstellung deine Gymnasiasten bilden? Wenn ich meine Schulden nicht begleiche, werde ich gar keine Gelegenheit haben, dass ich Gymnasiasten bilde. Wo ist Onkel eigentlich? Er malt. Seit neuestem sitzt er an Gemälden. Im Freien. Busch auf einer Bank. Nanda. Einen guten Tag, Herr Busch. Sie sind es doch? Sie sind Herr Willem Busch. Habe ich recht? Schweigen. Sie wollen nicht reden. Sie wollen malen. Ich werde mir ansehen, was Sie abbilden. Ein paar Schritte. Hübsch. Wirklich hübsch. Hinter dem Zaun eine Wiese mit Blumen. Weiß und gelb. Ein einzelner Baum, belaubt. Eine Birke. Daneben ein murmelndes Bächlein. Der Himmel ist blau. Ein paar Schäfchenwolken. Alles wie die Gegend, in der wir uns befinden. Die ist hügelig, doch nicht entschieden abwechslungsreich. Die Voralpen sind kurzweiliger. Aber das wissen Sie selbst. Ihre Leinwand ist sehr klein. Nicht so ausladend wie die Gemälde Ihres Freundes Franz Lehnbach. Mehr in der Art des verstorbenen Spitzweg. Haben Sie ihn eigentlich persönlich gekannt? Damals in München? Ach ja, wie wohl es dem, der dann und wann sich etwas Schönes malen kann. Dichten. Bitte? Wie wohl es dem, der dann und wann sich etwas Schönes dichten kann. So fängt die Geschichte vom Dichter Balduin Bellarm an. Das weiß ich. Besorgen Sie es dann falsch. Um Ihren Widerspruch zu reizen. Ich will Sie zum Reden bringen. Was suchen Sie hier? Ein Gespräch mit Willem Busch. Er ist daran nicht interessiert. Das Reden tut dem Menschen gut, wenn man es nämlich selber tut. Sie setzt sich aufs Eck seiner Bank. So geht der Anfang Ihrer Bildergeschichte vom Maler Klecksel. Ich sehe, Sie halten sich ungern an Weisheiten, die Ihre Texte verkünden. Sie können mir jetzt sagen, Ihre Figur Kuno Klecksel sei kein erfolgreicher Maler. Er sei ein künstlerischer Versager. Er ende als Schimmelwirt, als Betreiber einer Bierschenke. Weil er vielleicht zu viel redet? Ist Willem Busch erfolgreich, weil er so viel schweigt? Sehen wir genau hin. Willem Buschs Erfolg gründet auf komische Zeichnungen, die er mit eigenen Versen versieht. Richtige Maler traktieren Leinwände mit Pinsel und bunter Farbe. Als Maler ist Willem Busch so wenig erfolgreich wie Kuno Klecksel. Oder sehe ich das falsch? Sie steht auf. Die Birke auf Ihrem Bild ist fülliger als jene dort vorne in der Natur. Die Kunst hat das Recht, die Natur zu korrigieren. Zum Besseren oder Schlechteren? Beides. In Ihren Bildergeschichten halten Sie aufs Zweite? Meine Bildergeschichten zeigen die Welt, wie sie ist. Die Welt wäre voller Tücke, Grobheiten und Niedertracht? Ja. Ausschließlich? Ja. Es gibt Menschen, die das anders empfinden. Das sind Unwissende. Und Narren. Ich zähle zu ihnen. Wieso lesen Sie dann meine Bildergeschichten? Weil sie hübsch sind. Nein. Weil sie insgeheim wissen, dass ich recht habe. Und jetzt lassen Sie mich allein. Ich möchte an meinem Bild arbeiten. Ich lasse Sie nicht allein. Sie setzt sich wieder zu ihm. Wenigstens sollten Sie mich fragen, wer ich bin. Da Sie es nicht tun, will ich Ihnen unaufgefordert antworten. Ich komme von weit her. Ich habe es übernommen, dass ich mir Gedanken über Ihre Person mache. Ich werde meine Gedanken aufschreiben, damit man sie drucken kann. Ich erzähle Ihnen das, obschon ich Ihre Meinung von meinesgleichen kenne. Wir tun, was manchem das Geschäft verdirbt, damit der Kunst sein Brot erwirbt. Daher muss man meinesgleichen mit dem Regenschirm verfolgen. Man ätzt die Augen mit Löschsand und sticht das Hinterteil mit einem gespitzten Bleistift, Faber Nummer 5, der mit der besonders harten Miene. Woher kommen Sie? Aus Frankfurt am Main. Ach. Ich weiß, dass Sie Frankfurt gut kennen. Sie haben sich länger dort aufgehalten. In Frankfurt lebte einer Ihrer Brüder mit Namen Otto. Wenn Sie alles über mich wissen, wieso fragen Sie? Weil ich bei weitem nicht alles weiß und weitere Fragen habe. Ich weigere mich, Ihnen zu antworten. Ich habe Geduld. Ich bin sehr hartnäckig. Sie haben mit Ihrer Beobachtung recht. Die Birke auf dem Bild ist fülliger als jene dort. Man darf die Natur korrigieren, doch das will ich nicht. Die Natur ist wie der Mensch, bösartig und voll Tücke. Ich überlege, ob ich das Bild vernichte. Das wäre schade. Sie kommen also aus Frankfurt. Ich hatte ein Atelier dort 5 Jahre lang. Wie der Wind in Trauerweiden tönt des frommen Sängers Lied, wenn er auf die Lasterfreuden in den großen Städten sieht. Brav gelernt. Für den heutigen Anlass? Ich bin mit Ihren Bildergeschichten aufgewachsen. In Frankfurt? Ich bin dort geboren und lebe dort. Ihren Bruder Otto habe ich gekannt. Mein Bruder Otto war ein Scheusal. Warum sind Sie 4 Jahre in Frankfurt geblieben? Seinetwegen nicht. Ihr Bruder war Erzieher? Ja. Er war Lehrer. Ich verabscheue Lehrer, ich verabscheue Kinder, alte Weiber und verlogene Pfaffen. Sie sind aus Frankfurt fortgegangen, weil Sie die Menschen nicht mögen. Unter anderem? Überall gibt es Menschen, auch hier in Mechtshausen. Hier sind es wenige. Ich kann Ihnen ausweichen. Ach, Herr Busch, ich glaube Ihnen nicht. Ich glaube Ihnen kein Wort. Das ist Ihre Sache. Ihr Bruder Otto war damals beschäftigt im Haus eines reichen Kaufmanns. Sie selber sind ständig dort zu Besuch gewesen. Es ging um das Geschäft. Der Mann hat Bilder von mir kaufen wollen. Seine Frau hat Bilder von Ihnen kaufen wollen. Ja. Sie hat gewusst, dass ich mehr als bloß der Zeichner von Max und Moritz bin. Johanna Kessler. Sie kennen Ihren Namen? Ich kenne auch die Person. Ich kenne sie von Angesicht. Sie war eine sehr schöne Frau. Ich erinnere mich nicht. Das lügen Sie. Und wenn schon. Wenn Lügen Haare wären, wir wären rau wie Bären und hätten keine Glatzen. Respektabel. Meine Verse haben Sie immerfort parat. Ihre Haare sind noch vorhanden. Ja, am Kinn. Wenn Ihre Annahme also recht hätte, müssten Sie ein geübter Lügner sein. Das sind alle Künstler. Das Bild, das Johanna Kessler damals von Ihnen gekauft hat, hängt bei ihr zu Hause immer noch. Bilder altern nicht. Im Gegensatz zu ihren Besitzern. Und ihren Schöpfern. Mir ist kalt. Ich packe meinen Kram. Leben Sie wohl, junge Dame. Ein Künstler auf dem hohen Seil, der alt geworden mittlerweile, stieg eines Tages vom Gerüst und sprach, nun will ich unten bleiben und nur noch Hausgymnastik treiben, was zur Verdauung nötig ist. Ein Künstler auf dem hohen Seil, der alt geworden mittlerweile, stieg eines Tages vom Gerüst und sprach, nun will ich unten bleiben. Da riefen alle, oh, wie schad, der Meister scheint doch allnach grad zu schwach und steif zum Seil besteigen. Ha, denkt er, dieses wird sich zeigen. Dieses wird sich zeigen. Und richtig, ehe der Markt geschlossen, treibt er aufs Neue die alten Possen, hoch in der Luft, und zwar mit Glück, bis auf ein kleines Missgeschick. Er fiel herab in großer Eile und knickte sich die Wirbelsäule. Der alte Narr, jetzt bleibt er krumm. So äußert sich das Publikum. Vor der Tür. Adolf, Nanda. Sie warten? Ja. Sie warten auf Wilhelm Busch? Richtig. Ich bin sein Neffe. Ich habe Sie gestern beobachtet. Sie haben mit ihm reden wollen, aber er hat nicht reagiert. Kommen Sie von der Zeitung? Ja. Er kann Zeitungsschreiber nicht leiden. Man sagt so. Ich sollte etwas über ihn aufs Papier bringen, gegen gutes Geld. Er hat es mir verboten. Ich glaube nicht, dass er es bei Ihnen viel anders hält. Ich lasse mir nichts verbieten. Was wollen Sie mit einem Zeitungsartikel, in dem nichts Neues steht? Ich will aufschreiben, was ich sehe. Was sehen Sie? Dass Wilhelm Busch in einem alten Pfarrhaus wohnt. Dass er an Gemälden sitzt. Dass er wenig redet. Sie glauben, das interessiert die Leute? Ja. Wenn ich es in die richtigen Worte bringe. Schreiben Sie viel? Nein. Wieso sind Sie sich dann so sicher? Ich bin mir nicht sicher. Sie wirken so. Ohne die gehörigen Mittel soll man keinen Krieg beginnen. Stammt von meinem Onkel Wilhelm, oder? Ja. Die Leute sagen... Was denn? Ihr Onkel ist Wilhelm Busch? Der berühmte Wilhelm Busch? Respekt! Verdient er nicht enorm viel Geld? Mit seinen Büchern und Bildern? Wilhelm Busch? Sieh einer an! Alle sind sie mit Max und Moritz aufgewachsen. Dabei hat er Max und Moritz damals pauschal verkauft, der Onkel. Vor kurzem hat ihm der Verleger nochmal was draufgelegt. 50.000! Bloß für Max und Moritz! Gott, was für eine Summe! Dabei gibt er überhaupt nichts aus. Was soll er auch hier ausgeben? Ein mickriges Dorf, ganz versteckt. Nicht mal eine Kneipe. Früher ist er öfter verreist. Jetzt strengt ihn das an. Jedenfalls behauptet das meine Mutter. Schweigen. Ich habe zwei Brüder. Meine Mutter zieht sie vor. Familie. Ich kenne keine vernünftige Familie. Keine einzige. Es gibt keine vernünftige Familie. Nirgends. Ich habe Schulden. Und mein Onkel hat 50.000. Ich soll Lehrer werden. Gymnasiallehrer. In einem öden Nest. Pferden an der Aller. Kennen Sie Pferden an der Aller? Nein. Ich muss dort in den Schützenverein gehen. Ich hasse Schützenvereine. Wahrscheinlich muss ich auch reiten. Ich werde mir alle Knochen brechen. In Pferden sind sie verrückt nach Pferden. Wenigstens gibt es dort Kneipen. Anders als hier. Schweigen. Ich muss Latein geben. Ich muss mit Sextanern Schiller lesen. Ich hasse Schiller. Ich hasse das Leben. So ähnlich sagte sie ihr Onkel. Ja, wir sind uns sehr ähnlich. Von seinen drei Neffen bin ich ihm am ähnlichsten. Das sagen die Leute. Und so ist es auch. Ich saufe genau wie er. Ich bin hinter den Weibern her, ich hasse die Pfaffen. Bloß 50.000, die habe ich nicht. Im Freien. Busch auf seiner Bank. Nanda steht. Wenn ich Sie störe, müssen Sie mir das sagen. Ich komme dann ein andermal. Sie dürfen bleiben. Ich danke Ihnen. Ein schöner Tag heute, nicht wahr? Wie Sie meinen. Sie malen weiterhin an dem Bild mit der Birke? Ich probiere es. Offenbar sind Sie hartnäckig. Ich hasse Niederlagen. Bei sich selbst? Ja. An den Niederlagen der anderen ergötzen Sie sich? In jedem von uns wohnt ein kleiner Schuft. Er begeistert sich am Unglück fremder Leute. Ich ziehe daraus den Stoff für meine Bildergeschichten. Seit längerem ist davon keinem mehr erschienen. Weil ich alles gesagt habe. Wirklich? Alles? Dass ich Bildergeschichten machen kann, wissen die Leute und ich weiß es. Jetzt versuche ich etwas anderes. Kleine Ölbilder von Landschaften am Harzrand mit Fichten, Wacholderbüschen und einer Birke. Zum Beispiel. Erzählen Sie etwas von sich. Das interessiert Sie? Ich würde Sie sonst nicht fragen. Ich komme aus Frankfurt am Main. Das wissen Sie schon. Meine Eltern sind wohlhabend. Trotzdem gehe ich einem Brotberuf nach, einem der wenigen, die Frauenzimmern erlaubt sind. Da ich als Lehrerin nicht tauge und für das Theater keine Begabung habe, musste ich mir das Schreiben suchen. Obwohl Sie es nicht nötig hätten. Ich halte auf die Selbstständigkeit der Frauen. Eine abscheuliche Erfindung. Für wen schreiben Sie? Für ein Tageblatt. Welches? Die Frankfurter Zeitung. Ach, sieh einmal an. Ich weiß, Sie haben früher selber dort geschrieben. Das Blatt sollte Ihnen demnach nicht zuwider sein. Was soll an meinem Leben bemerkenswert sein? Gar nichts. Alles, was wichtig war, habe ich irgendwann notiert. Es war zu wenig. Ich erlebe nichts. Behaupten Sie. Da sehen Sie sich um. Hügelhänge mit Wiesen, Schafe, Wacholderbüsche, Fichten, Birken. Ein Tag wie der andere. Das Leben läuft so öde ab, dass ich manchmal nach München reise und Lenbach besuche oder nach Rom. Und was erlebe ich dort? Ich gehe herum, ich esse, ich schlafe, ich mache Skizzen. Alles wie hier. Es ist nicht hässlich hier. Deshalb lebe ich in Mechtshausen. In dem Haus hinter uns? Ja. Ein hübsches Haus. Fachwerk, rote Ziegel, ein großes, gemütliches Dach. Eine Altweiberhöhle. Wie? Das Haus ist für die Witwen von Gemeindepfarrern gemacht. Meine Schwester lebt dort und ich lebe bei meiner Schwester. Sie setzt sich zu ihm. Ihr Freund Lenbach in München ist verehelicht. Ja. Ist er daran glücklich? Das behauptet er. Wieso ist Wilhelm Busch nicht verehelicht? Ihre Fragen, meine Dame, werden unverschämt. Die Sache interessiert. Und sie interessiert nicht bloß mich. Die Ehe ist eine Veranstaltung zu gegenseitiger Quälerei. Sie besteht aus Gezänk und erkalteten Gefühlen. Aus fortwährendem Streit, manchmal aus Prügeln. Je länger sie dauert, desto schlimmer wird es. Das sagen Sie, ohne je verheiratet gewesen zu sein. Ich habe genügend Ehen beobachtet bei anderen. Ich weiß, wie sie ablaufen. Wilhelm Busch hat nie das Bedürfnis gehabt, selber zu heiraten. Nein. Hat es nie eine Frau gegeben, die ihn interessiert hat? Oder die sich für ihn interessiert hat? Gelegentlich. Und? Das Leben, junge Frau, ist eine sinnlose Sache. Es fängt an mit Dreck und Geschrei und hört auf mit Gestank und Fäulnis. Sie haben gestern die Kesslers erwähnt. Ja. Kennen Sie sie gut? Ja. Was ist mit Ihren Kindern geworden? Die sind erwachsen. Ja, nach 30 Jahren ist das nicht ungewöhnlich. Wie befinden sie sich? Ich denke, sie befinden sich wohl. Und wie befindet sich ihre Mutter? Auch sie ist 30 Jahre älter geworden, wie ihre Kinder. Und wie Wilhelm Busch. Der hat 30 Jahre lang nichts von ihr gehört. Die Kesslers haben ihr großes Haus. Sie haben es immer noch. Im Zimmer von Frau Kessler hängt ein kleines Bild. Es zeigt eine Windmühle neben zwei Weiden in einer flachen Landschaft, darüber einen Himmel ohne Wolken. Es ist ein schönes und etwas trauriges Bild. Wilhelm Busch hat es gemalt. Hat es früher nicht im Esszimmer gehangen? Dort hängt es längst nicht mehr. Sie hat mich von den Zeichnungen wegbringen wollen. Sie hat gesagt, ich wäre Maler. Richtig ausgebildet an der Akademie. Ich solle es endlich mit Bildern probieren. Warum sind Sie nicht dabei geblieben? Die Leute wollen meine Bildergeschichten. Sie wollen nichts anderes. Sie wollen betrunkene Ehemänner, die von ihren Frauen verprügelt werden. Sie wollen menschliche Ohren, die versenkt werden mit einer glühenden Lockenschere. Sie lachen über die Dinge, die sie selber tun und die sie selber erleben. Sie sind ungeheuer. Ich habe Ihre Gedichte gelesen. Alle. Dort sind Sie viel nachsichtiger mit den Leuten. Manchmal sind Sie fast zärtlich. Eine Laune. Sie verstellen sich, Herr Busch. Sie spielen den Menschenfeind, der Sie in Wahrheit nicht sind. Wer möchte diesen Erdenball noch ferner hin betreten, wenn wir Bewohner überall die Wahrheit sagen täten? Ich kenne das Gedicht. Dann kennen Sie meine Meinung. Übrigens, haben Sie Ähnlichkeit mit Johanna Kessler? Das ist nur natürlich. Ich bin Ihre Tochter. Die gute Stube. Fanny sitzt mit Tee. Busch steht etwas entfernt. Die letzten zwei Tage war eine junge Frau bei dir. Ich habe euch beobachtet. Hast du? Ja. Und was will sie von dir? Sie will über mich schreiben. Das lässt du zu? Ich kann es nicht verhindern. Du willst es nicht verhindern. Wilhelm, ich begreife dich nicht. Sonst fliehst du vor den Leuten. Du willst nicht, dass sie über dich reden. Du willst nicht, dass sie irgendwas über dich wissen. Das ist dein gutes Recht. Ich verstehe das vollkommen. Ich habe dir versprochen, dass ich Neugierige von dir fernhalte. Ich tue alles dafür. Aber bitte, ich kann nicht immerfort um dich sein. Das willst du auch nicht. Außerdem kannst du selber den Mund auftun. Du kannst sagen, bitte lassen Sie mich und verschwinden Sie von hier. Oder du packst deine Sachen und gehst zurück ins Haus. Ja, das alles kann ich tun. Warum geschieht es hier nicht? Diese junge Frau gefällt mir. Ach. Ja. Du weißt, wer sie ist? Sie schreibt für die Zeitung. Sie kommt aus Frankfurt. Das hat sie mir erzählt. Hat sie dir auch erzählt, dass sie Kessler heißt? Nanda Kessler? Woher weißt du das? Sie logiert in Seesen. Ich habe sie dort gesehen. Ich kenne ihre Wirtsleute. Wir beziehen unsere Seife von dort. Die Seife, mit der du dir täglich die Hände wäschst, die so angenehm nach Lavendel und Honig duftet. Dich interessiert nicht, wonach meine Seife riecht. Und mich interessiert nicht, wo du sie kaufst. Die junge Frau hatte als Kind einen Hauslehrer. Sie ist von deinem Bruder Otto unterrichtet worden. Er war auch dein Bruder. Er hatte seine Stellung bei den Kesslers. Das ist mir bekannt. Du selber bist bei den Kesslers gewesen. Du bist oft dort gewesen. Eine Weile hast du dort gewohnt. Du langweilst mich, Fanny. Hast du mit Johanna Kessler eine Affäre gehabt? Ich habe nie eine Affäre gehabt. Aber du hättest sie haben wollen. Das ist jetzt 30 Jahre her. Frau Kessler ist ungefähr so alt wie du. Ihre Tochter ist jünger. Das pflegt bei Müttern und Töchtern so zu sein. Sie erinnert dich an ihre Mutter. Vielleicht. Wilhelm, ich kenne dich, solange ich lebe. Niemand auf der Welt kennt dich so gut wie ich, wahrscheinlich nicht einmal du selber. Ich kenne alle deine Frauengeschichten. Ich habe sie miterlebt. Oder ich habe davon erfahren. Was willst du eigentlich sagen? Ich weiß genau, wie sowas auf dich wirkt. Du rauchst noch mehr als gewöhnlich und das ist sowieso mehr als genug. Du betrinkst dich, du schläfst schlecht, du wanderst nachts im Haus herum, dass auch sonst niemand schlafen kann. Du riskierst deine Gesundheit. Das tust du sowieso, leider. Aber noch mehr muss nun wirklich nicht sein. Letzte Nacht bist du wieder gewandert. Ich habe kaum ein Auge zugetan. Meine liebe Schwester Fanny, mir ist bekannt, wie du mich umsorgst. Du säuberst meine Unterkleidung, du kochst mir Mahlzeiten, du kaufst mir Seifen, die möglicherweise nach Lavendel und Honig riechen. Du tust das alles seit vielen Jahren und dafür bin ich dir dankbar. Wenn es mir zu viel wird, und es wird mir öfter zu viel, dann packe ich meine Koffer und verreise nach Holland oder nach Bayern oder nach Italien. Weil es dort niemanden gibt, der mir meine Unterkleidung wäscht und mir Seifen kauft, die nach Lavendel und Honig riechen, komme ich irgendwann wieder zurück. Das ist die Situation. Mehr ist da nicht. Meine Gefühle gehen dich nichts an. Das sollst du wissen und daran sollst du dich halten. Einen Auftritt wie den hier will ich nie mehr erleben. Hast du das alles verstanden, Schwester? Jetzt verschwinde. Wann kommst du heute ins Haus? Zum Mittag. Was tust du in der Zwischenzeit? Ich male ein Bild. Darf man wissen, was es zeigt? Eine Birke. Ein schmaler Flur des Hauses. Ich bin die Schwester von Wilhelm Busch. Ich heiße Fanny Nöldicke. Ich heiße Nanda Kessler. Das weiß ich. Woher? Mein Bruder hat mir von Ihnen erzählt. Ich kenne auch die Ebbekes, bei denen Sie wohnen. Ich habe Sie außerdem beobachtet. Oh. Ich ersuche Sie, meinen Bruder nicht mehr zu treffen. Ich möchte, dass Sie unser Dorf so schnell als möglich verlassen. Sie sind sehr direkt. So bin ich immer. Wenn ich mich weigere? Dann werde ich andere Mittel finden. Ich kümmere mich um meinen Bruder. Ich kümmere mich seit fast 20 Jahren um ihn. Ich halte alles von ihm fern, was ihn beunruhigt und was ihn gefährdet. Sie behaupten, dass ich Wilhelm Busch gefährde? Wahrscheinlich wollen Sie das nicht. Sie wollen mit ihm reden. Sie kennen ihn nicht und Sie kennen seine Schwächen nicht. Ich weiß, wie empfindsam Wilhelm Busch ist. Woher? Aus seinen Büchern. Seine Bücher handeln von Bosheit und Heimtücke. Die Menschen darin sind gierig und dumm. Wer die Welt so schildert, will sie verbessern. Mein Bruder Wilhelm will nichts und niemanden verbessern. Es gibt auch nicht bloß Bosheit und Heimtücke in seinen Büchern. Es gibt Zärtlichkeit, Mitleid und Trauer. Ach, Sie reden von seinen Gedichten? Ja. Die sind kaum bekannt. Ich kenne sie gut. So. Übrigens weiß ich, Fräulein Kessler, wer Ihre Mutter ist. Ich weiß das auch. Spotten Sie nicht. Ich bin in allergrößter Sorge. Ich will nicht, dass Wilhelm sich wieder vergiftet. Wovon reden Sie? Mein Bruder ist ein starker Raucher. Er raucht Zigaretten und Pfeife. Zwischen 40 und 60 Zigaretten am Tag. Die Pfeife kommt dazu. Mir hat er gesagt, dass er sich abgewöhnt. Er versucht es. Wieder einmal. Seit gestern. Der Grund, weswegen er damals aus Frankfurt fortgegangen ist, war Ihre Mutter. Davon weiß ich nichts. Hat Ihre Mutter niemals darüber geredet? Mit mir nicht. Aber Sie müssen es doch miterlebt haben. Eine Weile hat Wilhelm Busch bei uns gewohnt, in unseren Gästeräumen. Es hängt noch ein Bild von ihm im Haus. Ein sehr hübsches Bild. Wie stand Ihre Mutter zu ihm? Sie hat gerne mit ihm geredet. Das ist alles? Was sonst war, weiß ich nicht. Haben Sie Ihre Mutter nicht gefragt? Sie ist mir ausgewichen. Die Sache interessiert Sie also? Natürlich. Sind Sie deswegen nach Mechtshausen gekommen? Unter anderem. Und Sie denken, mein Bruder erzählt Ihnen, was er weder mir noch irgendwem sonst erzählt? Ich hoffe es. Ich habe ihn 30 Jahre lang nicht gesehen. Haben Sie etwas erfahren? Ich weiß, wie er heute aussieht. Ich weiß, wie er jetzt redet. Ich sehe, dass er alt geworden ist. Über seine Beziehung zu Ihrer Mutter hat er nicht geredet. Noch nicht. Dabei dürfte es bleiben. Ich werde ihn trotzdem fragen. Und was haben Sie davon? Gewissheit. Die wollen Sie dann zu Papier bringen? Sie wollen darüber in der Zeitung schreiben? Ich weiß nicht, ob ich etwas darüber in der Zeitung schreibe. Haben Sie Kinder? Ich hatte einen Sohn. Er ist gestorben, als er 10 war. Oh, das tut mir leid. Er ist ertrunken. Beim Kahnfahren auf dem Main. Meine Ehe ist darüber zerbrochen. Ich habe 3 Söhne. Aber die sind alle aus dem Haus. 2 sind Pastoren. Der 3. macht mir viel Kummer. Ihr Vater ist früh gestorben und ich bin mit Wilhelm zusammengezogen. Schweigen. Sie haben wieder meinen Bruder treffen wollen. Richtig? Richtig. Er ist nicht gekommen und er wird nicht kommen. Weil Sie ihn daran hindern. Weil er Besuch hat. Von seinem Rechtsanwalt. Ich nehme an, er will sein Testament ändern. Wieder einmal. Ich fürchte, er will einen ganz neuen Erben einsetzen. Sein Vermögen und sein Nachlass. Alles sehr wertvoll. Sie sollen an die Tochter seiner alten Bekannten Johanna Kessler gehen. An Sie. Ganz richtig. Diese Welt ist nichtig. Auch du, der in Person erscheint, bist ebenfalls nicht gar so wichtig, wie deine Eitelkeit vermeint. Was hilft es dir, damit zu prahlen, dass du ein freies Menschenkind... Musst du nicht pünktlich Steuern zahlen, obwohl sie dir zuwider sind? Wärst du vielleicht auch... Wärst du vielleicht auch sozusagen erhaben über Gut und Schlecht? Trotzdem behandelt dich dein Magen als ganz gemeinen Futterknecht. Lang bleibst du überhaupt nicht munter. Lang bleibst du überhaupt nicht munter. Das Alter kommt und zieht dich krumm. Und stößt dich rücksichtslos hinunter ins dunkle Sammelsurium. Vor der Tür. Adolf Nanda. Schön, dass ich Sie treffe. Wieso? Weil ich mich so von Ihnen verabschieden kann. Ich reise. Heute noch. Morgen soll ich im Gymnasium sein. In Verden an der Aller. 20 Gymnasialprofessoren muss ich die Hand hinhalten und sagen, guten Tag, ich bin der neue Assessor. Adolf Nöldicke mein Name. Ach, Sie heißen nicht Busch? Nein, aber Wilhelm Busch, der ist doch Ihr Onkel. Ja, er ist mein Onkel. Sehen Sie ihn manchmal? Ja, ich sehe ihn manchmal. Gestern habe ich ihn gesehen. Ist er eigentlich so lustig wie seine Bücher? Nein, ist er nicht. Dafür ist er geizig. Er hockt auf seinem Geld. Mir gibt er nichts. Nicht mal leihweise. Vielleicht beerbe ich ihn, wenn er tot ist. Aber er ist noch nicht tot. Deswegen muss ich jetzt zusehen, wovon ich meine Schulden zahle. Wenn ich nicht zahle, werde ich gepfändet. Wenn ich gepfändet werde, werfen sie mich aus der Schule. Was bleibt mir da? Ja, was denn wohl? Ich muss mir eine reiche Partie suchen. Fabrikantentochter. Sowas. Dazu wünsche ich viel Glück. Sind Sie vielleicht eine reiche Partie? Ich eigne mich für sowas überhaupt nicht. Das ist wirklich ein Jammer. Ich interessiere mich auch nicht für Pferden an der Aller. Ja, das kann ich gut verstehen. Sehr gut. Haben Sie eigentlich alles erreicht? Was erreicht? Haben Sie alles über meinen Onkel erfahren? Ich habe sehr viel erfahren. Freut mich für Sie. Freut mich sehr. Und jetzt breche ich auf nach Verden an der Aller, damit Sie mich dort pfänden. Dann komme ich wieder hierher, nach Mechtshausen. Dann muss mich meine Mutter versorgen. Schweigen. Vielleicht gehe ich weg. Überhaupt. Ich gehe nach Amerika. Dort gibt es keine Familie. Dort kennt mich keiner und die wenigsten kennen Wilhelm Busch. Auf Wiedersehen, Fräulein. Ich bin kein Fräulein. Aber verdammt, hübsch sind Sie. Busch steht an der Staffelei. Nanda kommt. Ich sehe, Sie malen weiter an dieser Birke. Es ist mein vierter Versuch. Was haben Sie mit den anderen Bildern getan? Ich habe sie vernichtet. Das ist schade. Sie haben nichts getaugt. Was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen. Mir nicht. Die Leinwand hier ist etwas größer als Ihre früheren. Eine kleinere hatte ich nicht mehr. Was geschieht mit Ihren fertigen Bildern? Stell sie in den Keller. Dort kann sie niemand sehen. Es soll sie niemand sehen. Warum malen Sie dann? Um mir die Zeit zu vertreiben, um zu sehen, ob ich es noch kann. Um zu wissen, dass ich noch lebe. Würden Sie für mich eine Ausnahme machen? Welche? Würden Sie mir gestatten, dass ich in Ihren Keller komme und die fertigen Bilder betrachte, die Sie gemalt haben? Ich will darüber nachdenken. Das ist sehr freundlich. Gestern haben Sie mit meiner Schwester geredet. Ihre Schwester hat mich aufgefordert, dass ich mich 1000 augenblicklich verlasse. Das sieht ihr ähnlich. Sie hat Angst, dass Sie Ihr Testament ändern. Zu meinen Gunsten. Hat sie das so gesagt? Ja. Wie kommt sie auf sowas? Gestern war wohl Ihr Rechtsanwalt bei Ihnen. Es ging um meine Steuerzahlung. Angeblich habe ich zu wenig Steuern abgeführt. Ihre Schwester scheint das alles nicht zu wissen. Sie muss auch nicht alles wissen. Ich fürchte, das macht sie misstrauisch. Das ist sie in jedem Fall. Ich werde Mechthausen verlassen, Herr Busch. Dies ist mein letzter Besuch bei Ihnen. Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. So. Haben Sie alles erfahren, was Sie erfahren wollten? Nein. Was fehlt Ihnen? Der Besuch in meinem Keller? Auch. Was noch? Ich wollte erfahren, wie Sie zu meiner Mutter standen. Weshalb Sie damals aus Frankfurt fortgegangen sind. Fragen Sie Ihre Mutter? Die redet nicht darüber. Und weshalb soll ich dann darüber reden? Ich weiß, es gibt dafür keinen Grund. Wir sind ja nicht miteinander verwandt, Sie und ich. Jedenfalls bilde ich mir das ein. Was heißt, Sie bilden sich das ein? Eine Weile war ich überzeugt, mein leiblicher Vater heißt Wilhelm Busch. Bitte, lachen Sie jetzt nicht. Ich war noch ein junges Ding. Ich hatte eine lebhafte Fantasie. Natürlich habe ich gewusst, dass ich längst auf der Welt war, als Sie das erste Mal in unser Haus gekommen sind in Frankfurt. Also hätten Sie meine Mutter schon früher gekannt haben müssen. Noch vor Frankfurt, zu der Zeit, als Sie in Düsseldorf gelebt haben oder in Hannover. Ich habe herausgefunden, dass meine Mutter tatsächlich in beiden Städten gewesen ist. Sie war es genau zu der Zeit, als auch Wilhelm Busch dort gelebt hat. Sieh einer an. Haben Sie meine Mutter damals getroffen? Darauf antworte ich nicht. Das ist Ihr gutes Recht, natürlich. Ich werde weiter mit dieser Unsicherheit leben müssen. Übrigens ist das nicht allzu schwer. Es beschäftigt mich nicht mehr besonders. Weshalb sind Sie dann hergekommen? Aus Neugier. Aus einer Laune. Das glaube ich Ihnen nicht. Wie sagt Wilhelm Busch in solchen Fällen? Das ist Ihre Sache. Schicken Sie mir den Text, den Sie über mich schreiben werden? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich über Sie schreiben werde. Weil Sie die Bilder in meinem Keller nicht kennen? Auch. Bitte beantworten Sie mir jetzt eine Frage. Welche? Haben Sie meine Mutter schon aus Hannover gekannt und aus Düsseldorf? Ich habe Ihre Mutter zum ersten Mal in Frankfurt getroffen. Gut. Dann will ich mich jetzt verabschieden. Haben Sie Dank für Ihre Auskünfte und leben Sie wohl, Wilhelm Busch. Sie wollen wirklich gehen? Meine Droschke wartet im Dorf, sie bringt mich nach Braunschweig. Von dort nehme ich die Eisenbahn nach Frankfurt. Grüßen Sie Ihre Mutter von mir. Ich würde mich freuen, wenn wir uns schreiben könnten. Vielleicht sehen wir uns auch, wenn Frau Kessler zufällig in der Nähe ist. Meine Mutter verreist nicht mehr. Schreibt sie noch Briefe? Ja. Das immerhin. Ich will sie besuchen, wenn ich zurück bin. Ich werde ihr alles erzählen. Sagen Sie ihr auch, dass es mir leid tut wegen damals. Was tut Ihnen leid? Ich habe Johanna Kessler gebeten, dass sie mit mir kommt. Wohin? Egal wohin, irgendwohin. Ich wollte mit ihr zusammen sein. Sie ist die einzige Frau, bei der ich das wollte. Meine Mutter hat abgelehnt. Sie hat gesagt, dass sie verheiratet ist und Kinder hat. Die Kinder hätte sie mitnehmen können. Das wäre abwechslungsreich gewesen für uns alle. Viel abwechslungsreicher als das Leben in einem Kaufmannshaus. Meine Mutter hat damals tagelang geweint. Immer saß sie unter dem Bild, das sie von ihnen gekauft hat, dem traurigen Bild mit der Windmühle und den Weiden. Meine Mutter hat Wilhelm Busch sehr vermisst. Das ist alles lange her. 30 Jahre, ja. Ich breche auf, Herr Busch. Wenn ich länger hier bliebe, würde ich bloß weiter Unruhe stiften. Vielleicht möchte ich das. Ich möchte es nicht. Ich bitte Sie auch, lassen Sie Ihr Testament, wie es ist. Denken Sie an Ihren Neffen Adolf, er scheint in Schwierigkeiten. Ich habe meiner Schwester Geld gegeben, damit er seine Schulden bezahlt. Damit er sich eine ordentliche Wohnung nimmt. Das wird ihn überraschen. Er ist wie ich früher war. Bloß zeichnen kann er nicht. Schreiben kann er auch nicht. Eine Bitte habe ich noch. Ja. überlassen Sie mir das Bild mit der Birke. Das ist nicht gut. Es ist auch noch nicht fertig. Trotzdem, es würde mich erinnern. Ich verschenke keine unfertigen Bilder. Ich verschenke überhaupt keine Bilder und ich verkaufe sie nicht. Dies können Sie haben. Ein Gedicht? Ich habe es gestern zusammengereimt. Seid mir nur nicht gar zu traurig, dass die schöne Zeit entflieht. Dass die Welle kühl und schaurig uns in ihre Wirbel zieht. Dass des Herzens süße Regung, dass der Liebe Hochgenuss, jene himmlische Bewegung, sich zur Ruhe begeben muss. Lasst uns lieben, singen, trinken und wir pfeifen auf die Zeit. Selbst ein leises Augenwinken zuckt durch alle Ewigkeit. Das Gedicht ist sehr schön. Behalten Sie es für sich. Wollen Sie es nicht drucken lassen? Sowas will niemand von mir lesen. Alle wollen bloß die Bildergeschichten über lause Jungen, Affen, Raben und Jesuiten. Meiner Mutter darf ich es zeigen? Wenn Sie wollen. Wäre ich sentimental, würde ich sagen, ich habe es auch für Ihre Mutter gemacht. Ich bin aber nicht sentimental. Ich bin Wilhelm Busch. Besuch in Mechtshausen. Hörspiel von Rolf Schneider. Dramaturgie Thomas Fritz. Es spielten Busch Ernst Jacobi, Nanda Maren Eggert, Fanny Helle Darius, Adolf Maximilian Brauer. Sprecher Christian Gutowski. Komposition und Percussion Michael Hinze. Harfe Sarah Christ, Ton André Lühr, Schnitt Christian Gund, Regieassistenz Corinna Waldbauer, Regie Stefan Kanis. Mitteldeutscher Rundfunk 2012.